Сколько экземпляров Библии Гутенберга сохранилось на сегодняшний день? Где находится большая часть экземпляров этой Библии? Die Gutenberg-Bibel heute. Die Gutenberg-Bibel wird wegen ihrer 42 Zeilen auch gerne die B42 genannt. Entstanden ist diese Bibel in Mainz zwischen 1452 und 1454 in der Druckerwerkstatt von Johannes Gutenberg und gilt als eines der bedeutendsten Bücher in der Inkunabelzeit. Es wurden nur 180 Exemplare von der Gutenberg-Bibel gedruckt, davon waren etwa 150 auf Papier und 30 Ausgaben der Bibel auf Pergament. Heute gibt es von der Gutenberg-Bibel weltweit nur noch 49 Exemplare, die bekannt sind. Teilweise ist jedoch nur noch ein Einband vorhanden oder die Bibel selbst besteht nur noch aus Fragmenten. Im Jahr 1987 wurde das letzte Mal öffentlich eine Gutenberg-Bibel verkauft. Der Preis war umgerechnet etwa 5 Millionen Euro, was den höchsten Wert darstellt, der je für ein gedrucktes Buch bezahlt wurde. Die meisten der Gutenberg-Bibeln stehen in Bibliotheken und nur sehr wenige Exemplare befinden sich in privater Hand. Deutschland hat die größte Anzahl der Gutenberg-Bibel zu bieten. Die zweitgrößte Anzahl befindet sich in den USA. Hier waren es deutsche Immigranten, die ihre Gutenberg-Bibel mit über den großen Teich gebracht haben. Ob sich noch weitere Exemplare der Gutenberg-Bibel im Umlauf befinden, ist nicht bekannt. Viele Bibeln wurden in der nationalsozialistischen Zeit verbrannt. Es ist aber anzunehmen, dass in mancher privaten Bibliothek noch das eine oder andere Exemplar schlummert. Oft wissen die Besitzer nicht, welchen Schatz sie eigentlich haben oder halten es auch absichtlich geheim, um kein Aufsehen zu erregen.